Wasser in der Lunge. Wir haben die Schnauze voll von ihm. Wir sind Nazi-Rocker. Greifen kurz an. Elektroschocker. Lassen wir den Joden. Schwimmer weg im Klatschen. Und werfen ihn daher. Weil den Schuh im Handel. Jetzt bist du tot. Bei uns Ländern in der Apotheke sehen wir rot. Anerkennen Apotheker in Deutschland nicht verloren. Und die wir nicht ins Wasser. Deine Segelohren und deine Eltern heute ist uns einerlei. Wir machen Apotheke die Ausländer frei. Jetzt bist du tot. Ausländer haben den Schwimmern am Boot. Seid nur die NS-Radio-Nachricht. Lebe Sachsen-Anhalt. Gestern Nachmittag ertränkten aufgebrachte deutsche Menschen einen 7-jährigen alten Hacker, den Sohn eines verbrecherischen Medikamentenschmuggler. Dieser hatte wiederholt deutsche Apotheker in Lebnitz terrorisiert und die Bevölkerung auch von ausländischen minderwertigen Medikamenten gezwungen. Wir vom NS-Radio haben größtes Verständnis für diese Tat und suchen auf dem Weg alle Kameraden auf, diese Vergleich zu tun, so viel ausländischen Apotheken und nun das Wetter über Großdeutschland. Jetzt bist du tot. Ausländer haben Leben.